Patienten oder irgendwie sozusagen so eine Reproduktiv oder so? Oder so das gibt es da wenig. Im Vergleich zur RAF-Literatur gibt es da jetzt wenig solche, also so wie die RAFler sagte, ja, wir sind unseren Weg gegangen und so, da gibt es sie ganz wenig. Ja, aber es gibt immer mal wieder Einsprengsel in den späteren Veröffentlichungen von Leuten, die eine Weile innerhalb des damaligen SPK und dann späteren Patienten vorhin noch was gemacht haben. In dem Buch zum Beispiel einige Sachen drin, habe ich jetzt nicht dabei. Und hier in dieser neuen Auflage von diesem Grundbuch sind hinten so ein paar Einsprengsel drin, wo Leute, die durchaus was mit zu tun hatten, aber nur in zwei, drei Sätzen zitiert werden. Mhm. Aber eine wirkliche Verlaufsform oder so eine Art geschichtliche Aufschlüsselung, die habe ich eigentlich nicht gefunden von Leuten, die dabei waren. Mhm. Da kenne ich eigentlich nur diese theoretisierenden Schriften. Aber es gab auch eine selbstorganisierte Selbsttherapierung oder es war ein Ansatz oder war das gar kein Ansatz mehr aus der politischen Analyse raus? Doch, der Ansatz war durchaus da. Wir haben jetzt nur versucht, diesen politischen Ansatz so genau zu skizzieren und zu zeigen, warum dieses Experiment, sich unter bestimmten Bedingungen selbst zu therapieren, das ist genau richtig, was Sie sagen, warum das nicht gehen konnte, warum das gescheitert ist. Ne? Das ist Peter Bruckners Versuch, das darzustellen, daraus was zu lernen. Aber selbstverständlich, in der Praxis war das so. Da gab es gruppentherapeutische Sitzungen. Diese Arbeitstherapie wurde vollends aufgehoben. Ich hatte ganz am Anfang, da war es glaube ich noch nicht da, habe ich das mal kurz zitiert, was eigentlich Arbeitstherapie zu dem Zeitpunkt bedeutet hat in so einer psychiatrischen Abteilung. Das gab es nicht, aber es gab ständig den Versuch, an politischen Beispielen aufzuarbeiten, dass man selber nicht das Problem ist, sondern dass das Problem in der Gesellschaft zu suchen ist. Christoph hat schon erwähnt, oder du hast es eben, Hegel wurde gelesen tatsächlich, es wurde wirklich versucht, sich auch Grundlagen zu erarbeiten, um zu begreifen, in welcher gesellschaftlichen Situation man krank wird und was Krankheit hier ist. Das gab es durchaus. Und die Formen wurden aber nicht genau abgegrenzt. Ich habe bei Peter Bruckner nur so eine Aufzählung mal gelesen von bestimmten Aktionen. Es war aber so, dass in Heidelberg zumindest rund um die Uhr ein Zugang möglich war an den jeweils erkämpften Orten, wo die gerade waren. Es wurde dann, wie das gemacht wurde, weiß ich allerdings auch nicht. Jedenfalls, sie sind wohl offensichtlich in Heidelberg mobil gewesen. Also so quasi, als ob das Ibi jetzt andauernd wandert. Muss man immer wieder gucken, wo ist es denn heute. Aber es war doch so betroffen. Wussten, wo es ist und auch entsprechend in therapeutischen Formationen sich da treffen konnten und auch das weiterarbeiten konnten. Das ist ja das Vervielfältigungsprogramm auch gar nicht, dafür können wir mal überhaupt keine neuen. Das lief dann, ich meine, wie ist man zur RAF gekommen, da muss man da Mittelsmänner ansprechen und so. Und am Schluss hat man dann irgendwelche Oberhauptleute getroffen und so weiter. Aber nochmal zum Erfolg, meine zwei ehemaligen Schüler hatten an sich das nicht so negativ gesehen, wären es zum Beispiel 10 gewöhnlich ins Arbeitsleben eingebettete und 2, also Abstände des Sitzung gewesen, hätte es durchaus gehen können. Das Schlimme ist nur, dass eben das Aussaugen, dass sie sich dann am normalen, also sogenannten normalen Hochrand, wie es Efeu und den langsam, aber die brauchen denn. Die können nur durch die Zuwendung und das Beispiel, aber wenn es 10 wären, wird sich es halt mehr verteilen. Also jedenfalls da, die geschlossene Klinik hat zugegebenermaßen, ich glaube, 0 Erfolg bis jetzt gebracht. Insofern könnte man alles andere ausprobieren, mit vielleicht 10% Erfolg oder so. Also die haben das trotz der Enttäuschung nachträglich nicht verneint. Und die beiden, die so abgegangen sind, waren es eben Patienten? Bitte? Waren es Patienten, die beiden, die also, das ich weiß nicht, der war der Jünschke. Der Jünschke war Krankenpfleger in dieser Klinik gewesen. Kenne ich noch ein bisschen besser. Und der andere, der Siegfried Hausner, war auch kein Patient. Der war noch Schüler in der Zeit. Genau. Der hat sich der das Experiment von mir furchtbar genervt, indem er immer vorgeworfen hat, dass er ein Revolutionär, während dieser Kollege doch selber ein Oberrevolutionär war. Und der ist ganz jung dann nach Stockholm und er hat sein Leben verloren bei dieser Explosion in der Botschaft, wo man heute noch nicht weiß, wie sie zustande kam. Aber das ist auch richtig, die Frage weist dann immer darauf hin, es waren dann nicht nur Patienten andauernd, das war nur der Gründungsansatz quasi. Einige Leute, die da in der Klinik gearbeitet haben, hauptsächlich die Hubers und eben die Patienten vor Ort, die mobilisierbar waren, haben sich quasi zu diesem Patientenkollektiv zusammengeschlossen. Und das war aber jetzt nicht verschlossen anderen Leuten gegenüber, sondern nur war Ideologie, die entwickelt worden ist, so gab es da einen Abschluss nach außen und gab es da Reibung. Aber es war durchaus offen für Leute, die sich genau für den Ansatz in der Form interessiert haben. Kam also auch von außen dazu. Der Klaus Hütschka zu dem Zeitraum, als sie das gegründet hat, da als Pfleger gearbeitet, ist dann dazu gekommen. Also kurze Frage nur, wie komme ich denn zum Bahnhof jetzt? Ich muss mich da los. Was hast du denn für ein Auto, keins? Gar keins. Ach so, dann schreitest du am besten zur U-Bahn. Und da kommst du am Bahnhof raus. Linke Bahnstadt. Genau. U4 ist das. U4. U4, alles klar. U4 steht am Hauptbahnhof, das steht da unten ganz gut ausgeschildert dran. Und das geht direkt hier rüber. Ja, vielen Dank, war super interessant. Ne? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du kommst. Bis gestern war ziemlich gut, fand ich. Diese heftige, heftige Diskussion. Das war wow. Okay, was ist gut? Gehst.